zu dir selbst. Durch meine Fehlen warst du allein. Gegen mich so hast du gewollt. Meinen Befehl nur führtest du aus. Gegen mich so hast du gewollt. Wunsch mein warst du mir. Gegen mich so hast du gewünscht. Oh!